Und jetzt ist es 16 Uhr. Hier auf NDR3 folgt der Schulfunk für alle. Guten Tag. Heute wieder ein Lesemarkt, in dem wir erwachsene Hörer über Kinder- und Jugendbücher informieren wollen. Und zwar auch diesmal wieder nicht in einer zufälligen Auswahl, sondern in einem thematischen Zusammenhang. Das Mädchenbild in Kinder- und Jugendbüchern. Guten Tag, gnädige Frau. Womit kann ich Ihnen dienen? Fräulein, Sie haben doch sicher auch Bücher für unsere Kleinen. Aber selbstverständlich, meine Dame. Wenn Sie bitte hier gucken wollen. Wissen Sie, ich suche ein Buch für meine Nichte. Die Kleine ist gerade 10 Jahre alt geworden und sehr weit für ihr Alter. Ich möchte etwas richtig Nettes, Herziges. Da finden wir bestimmt etwas, gnädige Frau. Dieses Buch zum Beispiel ist ganz entzückend. Genau richtig für kleine Mädchen. Traute, hast du schon darüber nachgedacht, dass wir immer älter werden? Was soll eigentlich aus uns werden? Du bist aber komisch, Dieter. Wenn ich älter werde, ziehe ich mir längere Kleider an und binde mir keine Schleife mehr ins Haar. Dann lerne ich kochen und nähen und dann kommt einer und heiratet mich. Würdest du mich heiraten, Dieter? Was willst du denn eigentlich später werden, Dieter? Weißt du, du musst Rennfahrer werden. Dann drücke ich immer für dich die Daumen. Oder besser, du wirst Tierbändiger. Oder noch besser, Matrose. Mädchen lernen kochen und nähen und warten darauf, dass einer kommt und sie heiratet. Jungen dagegen können sich auf spannende Berufe freuen und werden einmal in die Welt hinausziehen. So jedenfalls sieht es Herbert Paatz in seinem Buch Dr. Kleinermacher führt Dieter in die Welt aus dem Jahr 1938. Der Autor hat hier die zu seiner Zeit herrschende Meinung vertreten. So dachte man eben damals. Dass es heute nicht anders ist, zeigt Cornelia Hagemann von der Pädagogischen Hochschule in Bonn in einer wissenschaftlichen Arbeit. Sie hat 116 Bilderbücher aus Bonner Kindergärten daraufhin untersucht, wie Mädchen und Jungen, Frauen und Männer dargestellt werden. Das Ergebnis war niederschmetternd. Mädchen und Frauen werden nur halb so oft abgebildet wie Jungen und Männer. Mädchen werden fast immer bei passiven Tätigkeiten gezeigt. Sie spielen friedlich im Haus, handarbeiten, gehen spazieren. Jungen dagegen sind sportlich aktiv, unternehmungslustig, mutig und verwegen. Die Hamburgerin Astrid Mathieu hat die Bestseller-Bilderbücher von Ali Mitgutsch unter die Lupe genommen und Überraschendes festgestellt. Auf der Titelseite von Rundherum in meiner Stadt, 1968 erschienen, 1969 mit dem Deutschen Bilderbuchpreis ausgezeichnet, sind 14 Fahrzeuge abgebildet. Alle, auch die Fahrräder, werden von Männern und Jungen gesteuert. Auf dem Bild sind insgesamt 45 männliche, aber nur 16 weibliche Personen zu sehen. Kinder lernen in Bilderbüchern eine von Männern beherrschte Welt kennen, in der Frauen untergeordnete Positionen einnehmen. Frauen und Mädchen sind weniger wert und wichtig als Männer und Jungen. Diese Art der Darstellung bezeichnet Eva Rühmkopf von der Hamburger Leitstelle Gleichstellung der Frau als Sexismus. Wir würden von sexistischen Büchern immer dann sprechen, wenn das, was in dem Buch drin steht, am Geschlecht festgemacht wird. Das heißt, wenn also Mädchen, weil sie Mädchen sind, weil sie weiblichen Geschlecht sind, als sanftmütig, ausgleichend, lieblich, hilfsbereit und was da immer so dazugehört, schön natürlich auch, beschrieben werden, um einem Mann zu gefallen, um einen Mann zu kriegen, um als Frau gegenüber Männern erfolgreich zu sein, dann würde ich das als sexistisch bezeichnen. Und umgekehrt übrigens auch, wenn Jungs, weil sie Jungs sind, mutig sein müssen, nicht weinen dürfen, erfolgreich sein müssen, schmutzig sein dürfen, rumtollen müssen, die Welt erobern müssen, auch das würde ich als sexistisch bezeichnen. Festlegung von Verhaltensweisen, von Attributen, weil der Mensch einem bestimmten Geschlecht angehört und nicht, weil er ein Mensch ist, weil sie ein Mensch ist, mit allen Möglichkeiten eines Menschen in unserer Gesellschaft. In den meisten Büchern scheinen Mädchen nur zwei Eigenschaften zu haben. Sie sind niedlich und nutzlos. Daraus ergeben sich langfristig gesehen nachteilige Folgen für Frauen. Eva Rühmkopf. Tatsächlich ist es so, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Eigenschaften an das Geschlecht gebunden werden, in der Konsequenz dazu führen in unserer Gesellschaft, dass das Eigenschaften sind, die bei uns einen geringeren Stellenwert haben, nicht so viel wert sind wie männliche und daraus sich Benachteiligungen ergeben, was dann wiederum dazu führt, dass man zum Beispiel im Berufsleben Frauen bestimmte Dinge einfach nicht zutraut, weil sie eine Frau sind. Mädchen werden dazu erzogen, lieb und nachgiebig zu sein. Wenn sie sich aber um eine der raren Lehrstellen bewerben, brauchen sie andere Eigenschaften. Zum Beispiel Ausdauer und Durchsetzungsvermögen. Und bekommen sie tatsächlich einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeit, müssen sie ganz andere Fähigkeiten zeigen als die, die sie gelernt haben. Das Mädchen- und Frauenbild in den meisten Kinderbüchern entspricht nicht mehr der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wie Mädchen, wie Frauen dargestellt werden sollen, darüber wird viel diskutiert und gestritten. Einige Autoren beschreiben jetzt Mädchen, die boxen, raufen, immer die Stärksten sind, sich nie fürchten. Das Mädchen als besserer Junge, diese Lösung überzeugt auch nicht. Einen anderen Weg gehen Bilderbücher, die vor allem in der letzten Zeit auf den Markt gekommen sind und das alte Rollenbild durch die Handlung selbst abbauen wollen. Eins von ihnen beschreibt Frau Kuziak von der Leitstelle Gleichstellung der Frau. Marzipan Rosa, die Geschichte eines Elefantenkindes. Dieses Buch schildert also in einer sehr lustigen Geschichte genau das, was wir mit Rollenfestlegung meinen. Und zwar gibt es da also Elefantenmädchen und Elefantenjungen. Die Elefantenmädchen sind also nicht so, wie Elefanten sonst aussehen, grau, sondern sie sind rosa. Und so eine herrliche, zarte rosa Haut bekommen sie, weil sie ständig Anemonen fressen müssen. Die werden ihnen also von den Eltern immer als Mahlzeit vorgehalten. Die Jungen brauchen das nicht. Sie sehen so aus, wie eben Elefanten aussehen. Und die Jungen spielen, tollen herum, suhlen sich im Schlamm herum. Solche Bilder gibt es in dem Buch immer. Die Mädchen dürfen das alles nicht. Sie dürfen sich nicht schmutzig machen. Ihr rosa Aussehen wird noch unterstrichen durch niedliche rosa Pantöffelchen, die sie tragen, und rosa Schleifchen im Haar. Sie stehen eigentlich immer nur herum und schauen schön aus. Dann wird herausgestellt, ein Elefantenmädchen, dem das alles überhaupt keinen Spaß macht. Es frisst also diese Anemonen nicht, es will auch nicht rosa sein und es wird so auch nicht rosa. Die Eltern sind voller Verzweiflung, die wissen also gar nicht, was sie mit diesem missratenen Kind nun tun sollen, bemühen sich, aber das Kind verweigert sich sozusagen. Irgendwann gibt man es auf und sagt sich, naja Gott, sie ist halt so, was sollen wir mit ihr machen? Der Vater gibt ihr also immer noch mit als Drohung auf den Weg, wenn du also nicht so rosa aussiehst und nicht schön bist, wirst du nie einen Mann bekommen. Welcher Elefantenmann soll denn ein so hässliches Mädchen heiraten? Aber auch das kann sie, wie gesagt, nicht beeinflussen. Sie wird dann irgendwann aufgegeben von ihrer Umwelt. Und schon ist ihre Seelenlast also vorbei. Sie läuft auf die Wiese, sie spielt auch mit den Jungs herum, sie suhlt sich im Schlamm, sie ist lustig und fidel, ganz anders, als man sie je zuvor gesehen hat. Die anderen Mädchen sehen das alles voller Entsetzen zuerst. Sie wissen überhaupt nicht, was sie nun davon denken sollen. Doch von Tag zu Tag erscheint ihnen das auch interessanter, weil sie sehen, wie Rosa, so heißt also dieses Mädchen, welche Freude es hat. Und dass das Spielen auch Spaß macht. Und eine nach dem anderen verlässt also auch so dieses Gatter, hinter dem sich die Mädchen alle aufhalten, und sagt sich, so wie die Rosa will ich das doch auch mal versuchen. Und so sind sie also nach wenigen Tagen alle aus ihrem Käfig sozusagen entkommen und spielen und tollen auf der Wiese herum, fühlen sich ganz froh. Und der Schlusssatz dieses Buches lautet also, und von diesem Tag an wollte kein Elefantenmädchen mehr rosarote Pantöffelchen tragen. Die Elefantenmädchen müssen anders sein, als Elefanten eigentlich sind. Also unnatürlich. Nur dann sind die Eltern zufrieden, nur dann bekommen sie einen Mann. Rosa bricht aus. Sie tut das, was ihr Freude macht. Und die anderen Elefantenmädchen folgen ihrem Beispiel. Marzipan Rosa, die Geschichte von dem Elefantenkind, zeigt fast programmatisch, wie sich ein Mädchen gegen die Festlegung auf die herkömmliche Rolle wehrt. Die Autorin Adela Turin und die Grafikerin Nella Bosnia kommen aus Italien. Dort werden Kinderbücher oft mit grellen, süßlich-kitschigen Farben und Formen illustriert. So leider auch dieses Buch. Mit leiseren Tönen arbeiten Gina Ruck-Pouquet und die Grafiker Waltraud und Friedel Schmidt in ihrem Bilderbuch Gewittergeschichten für einen Hund. Anja und ihr Hund gehen im Park spazieren, als plötzlich ein Gewitter ausbricht. Anja hat Angst, aber der Hund noch viel mehr. Sie setzten sich unter einen dicken Strauch. Und um ihn zu trösten und ihn abzulenken, erzählt Anja Geschichten. Vom großen, starken Hund. Es blitzt und donnert. Vom Zirkushund. Es stürmt und pladdert immer noch. Vom Buddelhund. Zitat: Jetzt war das Gewitter genau über ihnen. Es blitzte und donnerte Schlag auf Schlag. Anja und der Hund machten sich ganz klein. Im grellen Licht der Blitze sah der Park gespenstisch aus. Am liebsten hätte Anja vor Furcht losgeheult. Aber weil sie doch den Hund trösten musste, nahm sie sich zusammen. Es ist nicht schlimm, sagte sie. Es ist nicht so schlimm, man muss nur an etwas anderes denken, an etwas Lustiges. Die Autorin schildert, wie ein Mädchen in einer furchteinflößenden Situation nicht heim zur Mutter läuft oder sich verkriecht. Sie tut etwas gegen die Angst. Zwar übernimmt sie dabei eine Mutterrolle, aber nicht im sicheren Schutz ihres Zuhauses, sondern mitten in einem Unwetter. Mit seinen in sich abgeschlossenen Geschichten eignet sich das Buch auch gut zum Vorlesen. Nicht nur bei Gewitter. Empfehlenswerte Bücher. Kurztipps. Der Erpresser von Bockenheim von Hilke Radatz. Eine Bildergeschichte in 15 Kapiteln. Erna, das Mäusemädchen, hat Kirschen geklaut. Leider wurde sie dabei beobachtet, ausgerechnet von Rolf, dem bösen Hund. Und der versucht nun, sie zu erpressen. Erna hat große Angst. Aber sie ist auch mutig, pfiffig und einfallsreich. Sie trickst Rolf aus. Mit Hamburgern, die der so gerne frisst, dass er darüber nicht mehr ans Erpressen denkt. Eine verrückte, witzig-freche Geschichte über ein mutiges Mädchen. Tante Nudel, Onkel Ruhe und Herr Schlau von Helmer Heine. Tante Nudel steht immer in der Küche und kocht. Onkel Ruhe sorgt dafür, dass Ordnung herrscht. Und Herr Schlau blättert in seinen Büchern. Ein kleines Mädchen namens Katalinchen überredet die drei nacheinander, mit ihr zu spielen und die Arbeit so lange einem der anderen zu überlassen. Zuerst sagen sie, das sei unmöglich. Aber Katalinchen ist hartnäckig und schließlich wechseln sie sich ab, bis jeder kochen, in den Büchern blättern und für Ruhe und Ordnung sorgen kann. Einer von ihnen hat jetzt immer Zeit, mit Katalinchen zu spielen. Und das macht allen großen Spaß. In dieser Geschichte zeigt ein kleines Mädchen den Erwachsenen, wie sinnvoll es sein kann, die festgelegten Rollen aufzulockern. Nicht nur in vielen Bilderbüchern, auch in den meisten Kinderbüchern tummeln sich immer noch die niedlichen, fügsamen, ängstlichen kleinen Mädchen. Die 10-jährige Martje aus dem Buch Mensch Mama, Tochtergeschichten von Veronika Haselhoff, ist anders. Sie lebt in einer ganz gewöhnlichen Familie und hat, wie viele andere Mädchen auch, manchmal Schwierigkeiten mit ihrer Mutter. Ein Scheißzimmer ist das geworden, schreit Martje wütend. Ein ganz scheißiges Mädchenzimmer und es stinkt ekelhaft. Das ist doch bloß die Farbe, sagt ihre Mutter. Schön frisch riecht das. Und es war wirklich höchste Zeit für die Wände. Die Flecken und Risse haben schlimm ausgesehen. Martje ist traurig. Sie schaut auf die sauberen weißen Wände. Sogar ein paar Tierbilder haben die Eltern aufgehängt. Die schönen Risse, sagt Martje. Manchmal haben sie wie Bären ausgesehen und manchmal wie Vögel. Jetzt habe ich gar nichts mehr zum Anschauen, wenn ich im Bett liege, außer diesen doofen Bildern. Ihre Mutter seufzt. Ich habe gedacht, sie gefallen dir. Tun sie ja auch, aber nicht bei mir an der Wand. Martje reißt eine Ecke von einem Bild ab. Hör auf, sagt ihre Mutter böse. Papa und ich haben die halbe Nacht hier gearbeitet, als Überraschung für dich. Wirklich toll, Martje schluchzt. Da fahre ich einmal in den Osterferien weg und wenn ich zurückkomme, ist mein Zimmer ganz anders. Ein Scheißzimmer ist es jetzt. Ihre Mutter zuckt mit den Schultern. Vielleicht gewöhnst du dich dran. Ich gehe inzwischen einkaufen. Du nervst mich. Martje weint. Du nervst mich auch. Schluchzend wirft sie sich auf das Bett. Als die Mutter das Zimmer verlassen hat, hebt Martje den Kopf und schaut sich um. Vielleicht kann es doch so bleiben. Aber es kann nicht. Das Zimmer passt einfach nicht zu mir, denkt Martje. oder ich passe nicht zu dem Zimmer. Martje fällt plötzlich ein, dass unten im Schuppen ein Topf mit grüner Farbe steht, die eigentlich für den Gartenzaun bestimmt war. Mit dieser Farbe malt sie Tiere an die frisch gestrichenen Wände. Ein Kamel, zwei Bären, einen Tiger. Hinterher findet sie zwar, dass das Grün sehr giftig aussieht und in die Augen sticht. Aber nun ist es wieder ihr Zimmer. Die Eltern hatten es gut gemeint, aber sie hatten nicht bedacht, dass Martje eigene Vorstellungen davon haben könnte, was zu ihr passt. Die anderen Geschichten erzählen von Freundschaften und Rivalitäten, von der ersten Liebe, von der Schule. Und natürlich von der Mutter, die ohne böse Absicht ganz gedankenlos Martje immer wieder so sieht und behandelt, wie ein 10-jähriges Mädchen ihrer Meinung nach sein sollte. Martje wehrt sich. Sie möchte selbst herausfinden, wer sie ist, was sie kann und will. Mensch Mama von Veronika Haselhoff ist eins der seltenen Bücher, die ganz normale Alltagsgeschichten mit Witz und Pfiff schildern und dabei nie seicht oder oberflächlich sind. Kurztipp: Sonntagskind von Gudrun Meps. Ein 8-jähriges Heimkind erzählt von seinen Wünschen und Erlebnissen. Das Mädchen lebt im Heim und träumt wie alle Kinder dort vom heilen Familienleben, von der weichen, warmen Mutter, dem erfolgreichen Vater. Als sie für die Sonntage eine Patenmutter bekommt, entspricht diese überhaupt nicht ihren Vorstellungen und Erwartungen. Die Sonntagsmutter Inge ist berufstätig, selbstständig, lebt mit einem Freund zusammen. Nach der ersten Enttäuschung merkt das Mädchen, dass sie sich auch bei so einer Mutter geborgen und wohlfühlen kann. Und sie genießt das abwechslungsreiche Leben mit Inge. Der Schluss allerdings, Inge heiratet den Freund und adoptiert das Mädchen, ist ein bisschen zu optimistisch. Fast alle Jugendbücher, in denen ein Mädchen im Mittelpunkt steht, schildern die erste Liebe oder die erste intensivere Begegnung mit einem Jungen. Sie vermitteln die Botschaft: Hauptsache, du kriegst einen Mann. Ein Anruf von Sebastian von Irina Korschunow scheint zunächst auch zu dieser Art Mädchenbuch zu gehören. Die 16-jährige Sabine ist mit Sebastian befreundet. Er möchte Musiker werden, spielt Geige und übt jeden Tag. Früher hatte sich Sabine viel mit chemischen Experimenten beschäftigt. Sie wollte ein pflanzliches Sprühmittel erfinden, das Insekten ohne Gift mit natürlichen Duftstoffen abstößt. Doch seit sie Sebastian kennt, vernachlässigt sie ihre Forschungen. Sie hat das Interesse daran verloren. Geduldig wartet sie, bis er Zeit für sie hat. Wartet und wartet. Bis sie eines Tages nicht mehr kann. Zitat: Ich will nicht mehr, sage ich. Und habe Angst, dass ich alles kaputt mache und sage es trotzdem. Denn so wie es jetzt ist, will ich es wirklich nicht mehr. Es soll so sein wie früher, Zeit füreinander haben, miteinander reden, spüren, dass man zusammengehört. Und nicht nur alles nach Sebastians Kopf, so wie es ihm gerade passt, weil er das Genie ist und Rücksicht braucht. Ich habe es lange genug mitgemacht. Ich rufe dich an, hast du immer gesagt. Wenn ich fertig bin mit Üben, rufe ich an. Und ich habe da gehockt. Sonntag für Sonntag. Sabine trennt sich von Sebastian. Sie fühlt sich leer, wie entwurzelt. All ihre Zukunftspläne haben sich zerschlagen. Und jetzt ist sie allein und orientierungslos. Kurze Zeit nach der Trennung zieht die Familie um in ein kleines Dorf, wo der Vater ein Haus gekauft hat. Die Mutter, der kleine Bruder und Sabine wollten in der Stadt bleiben. Aber was der Vater will, das geschieht. Plötzlich wird Sabine bewusst, dass sich die Mutter immer nach dem Vater richtet, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinter seinen und denen der Familie zurückstellt und dabei verbittert und resigniert geworden ist. Und Sabine erkennt, dass sie selbst auf dem Weg war, eine Frau wie die Mutter zu werden. Nach dem Umzug geht Sabine auf eine andere Schule. Zuerst begegnet sie der neuen Umgebung mit Abwehr und Überheblichkeit. Was kann die Provinz ihr, die aus der Stadt kommt, schon bieten? Doch dann lernt sie zwei Mädchen aus ihrer Klasse besser kennen, nimmt teil an Unternehmungen und Diskussionen. Der Chemielehrer interessiert sich für ihre chemischen Experimente und regt sie dazu an, weiter zu forschen. Sabine beschließt, Abitur zu machen und Chemie zu studieren. An ihrem Geburtstag kommt ein Brief von ihm. Er hat viel über ihre Freundschaft nachgedacht und eingesehen, welche Fehler sie beide gemacht haben. Ich hoffe, du bekommst diesen Brief schon morgen. An deinem Geburtstag rufe ich dich an. Dann hast du Zeit gehabt, noch einmal nachzudenken und kannst mir sagen, ob wir uns sehen und über alles reden wollen. Liebe Biene, summ, summ, summ, ich möchte so gern. Dein Sebastian. Der Brief steckt in meiner Jackentasche. Wenn ich die Hand darauf lege, kann ich ihn fühlen. Sebastian, lieber Sebastian, ich habe nachgedacht. Ich bin ohne dich genauso allein wie du ohne mich. Ich möchte es noch einmal versuchen. Im Sommer war ich so weich wie Gummi. Jetzt habe ich Boden unter den Füßen. Ich habe auch etwas, das wichtig ist, außer dir. Und ich brauche dich trotzdem. Irina Korschunow beschreibt in diesem Buch Sabines Entwicklung von einem typischen Mädchen, das nur auf den Freund ausgerichtet ist, zu einem eigenständigen Menschen. Kurztipp: Im Kreislauf der Windeln, Frauenprosa aus der DDR. Eine Anthologie für ältere Jugendliche und Erwachsene, herausgegeben von Horst Heidmann. Die Gleichberechtigung der Frau ist in der DDR in fast allen Bereichen besser verankert als bei uns in der Bundesrepublik. Dennoch haben Frauen dort ähnliche Schwierigkeiten wie Frauen bei uns, wenn sie wirklich selbstständig und autonom sein wollen. Vor allem, wenn sie verheiratet sind und Kinder haben. Dann sind sie es, die berufliche Wünsche zurückstellen und sich ganz der Familie widmen müssen. Oder wenn sie mit einem Mann zusammenleben, dessen Karriere die ganze Unterstützung der Frau erfordert. In diesem Buch beschreiben 24 Autorinnen aus der DDR den Widerspruch zwischen persönlichem Wollen und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und sie schildern, wie sie darunter leiden und versuchen, ihn zu überwinden. In ihren Geschichten wird deutlich, dass gesetzliche Bestimmungen allein nicht ausreichen, um Vorurteile und Benachteiligungen zu beseitigen. Damit Frauen sich wirklich selbst verwirklichen und eine neue Identität gewinnen können, müssen Männer, aber auch Frauen, ein anderes Bewusstsein erreichen. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. On va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends. Je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment. Wir haben Kinder- und Jugendbücher vorgestellt, die dem Schema der herkömmlichen Mädchenliteratur andere Inhalte und Werte entgegensetzen. Anja lässt sich etwas einfallen, um ihre Angst zu überwinden. Martje möchte selbst herausfinden, was zu ihr passt. Und Sabine lernt, wie wichtig es ist, ihrem Leben unabhängig vom Freund einen Sinn zu geben. Auch die anderen Mädchen aus den genannten Büchern sind viel mehr als nur niedlich und nutzlos. Wer nun diese oder vergleichbare Bücher besorgen will und in eine Buchhandlung geht, steht erstmal hilflos vor meterhohen Regalen und riesigen Bücherbergen. Eine Hilfe bietet der Jugendschriftenausschuss der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hamburg. Der Ausschuss, eine Gruppe von Lehrern, Dozenten, Studenten, Buchhändlern und Bibliothekaren, hat eine Liste mit empfehlenswerten Kinder- und Jugendbüchern über Freundschaft, Liebe und Sexualität zusammengestellt. Die Gruppe hat besonders auf das Mädchenbild in den Büchern geachtet. Dazu Susanne Müller-Martin, Bibliothekarin in Norderstedt. Das ist natürlich eines unserer wichtigsten Auswahlkriterien gewesen, dass wir durchaus Bücher empfehlen wollen, die ein emanzipatorisches Verhältnis der Mädchen zum Jungen aufweisen. Dass diese Mädchen sich mit ihrer weiblichen Rolle auseinandersetzen, dass sie versuchen, sich selber zu entwickeln und eigene Wege zu gehen. Susanne Müller-Martin nennt ein Buch, das fast alle Kriterien erfüllt. Am besten finde ich immer noch das Buch von Helga Fehrmann und Peter Weismann und Plötzlich willste Mehr. Das ist ein Buch, was sich ganz konkret an Jugendliche wendet, in einer sehr offenen Sprache und was die Schwierigkeiten einer Beziehung zwischen einem Mädchen und einem Jungen nachzeichnet, ohne viel auszulassen, ohne dabei aber auch indiskret zu sein und auf den Leser verletzend zu wirken. Das Mädchen ist zunächst einmal, ebenso wie der Junge, sehr unsicher sich selbst gegenüber, versucht aber, eigene Vorstellungen von Freundschaft, Liebe und Sexualität auch dem Jungen klarzumachen und erreicht auf die Art und Weise auch, dass ihre Beziehung offen ist, dass auch der Junge lernt, über diese Beziehung zu sprechen, was ihm zunächst einmal unmöglich war. Ein Jahr lang hat der Ausschuss gelesen, ausgewählt und abgelehnt. Das ganze Spektrum der Kinderliteratur wurde untersucht und 200 Titel genauer geprüft. Nur 50 davon konnten als empfehlenswert in die Liste aufgenommen werden. Wer sich für diese Liste interessiert, kann sie bestellen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hamburg. Die Adresse nennen wir am Schluss der Sendung. Solche Aktivitäten täuschen aber nicht darüber hinweg, dass die konventionellen Mädchenbücher immer noch in großen Mengen verkauft werden. Und selbst aus den öffentlichen Bibliotheken sind sie nicht wegzudenken, wie Susanne Müller-Martin, selbst Bibliothekarin, berichtet. Ich weiß natürlich auch von den Ausleiherfahrungen her, dass die konventionellen Bücher, Mädchenbücher, die großen Renner sind. Berthe Bratt ist also nicht tot zu kriegen, Lise Gast wird gelesen wie nichts Gutes. Ich persönlich halte es für eine Flucht der Mädchen in diese Welt, die sie selber um sich herum nicht so erleben. Ich vermute, dass sie es kaum lernen oder gelernt haben, sich Problemen zu stellen und sich mit denen auseinanderzusetzen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Denn die Probleme, mit denen diese Jugendlichen in der Realität ausgesetzt sind, weichen doch sehr stark von dem ab, was ihnen da in den Büchern serviert wird. Viele Frauen aber planen ihr Leben anders. Sie wollen einen Beruf lernen und arbeiten, wollen in Eigenverantwortung auch ohne den Mann zurechtkommen. Kinder aufziehen, aber deshalb noch lange nicht an den Herd festgebunden werden. Und das merken auch heute immer mehr Mädchen und Frauen, dass ein Leben, das sie aus ihrer festgeschriebenen Rolle herauslöst, sehr viel interessanter und abwechslungsreicher und einfach schöner ist. Die genannte Bücherliste kann gegen 3,50 Mark in Briefmarken bestellt werden bei Gerald Schmidt-Dumont beim Rauenhaus 14, 2000, Hamburg 74. Schmidt-Dumont beim Rauenhause 14, 2000, Hamburg 74. Im Schulfunk für alle untersuchte heute Christiane von der Gröben das Mädchenbild in der Kinder- und Jugendliteratur. Produziert hat die Sendung Carlo Schultheiß, die Redaktion hatte Dietrich Schilling. Das war's für heute. Morgen um 15.05 Uhr melden wir uns wieder mit neuen Sendungen vom Schulfunk. Hier ist NDR 3. Meine Damen und Herren, Sie hören unsere gewohnte Einführung zum Sinfoniekonzert des heutigen Abends, das ab 20 Uhr aus der Hamburger Musikhalle übertragen wird. Autor und am Mikrofon Wolfgang Rogge. Die ursprünglich ausgedruckte Orgelmusik entfällt und wird zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Wir bitten um Ihre Nachsicht. Beethovens 9. Sinfonie ist man eher zu festlichen Anlässen zu hören gewohnt als in Abonnementskonzerten. Die Überhöhung der Sinfonie durch ein Chorfinale hat ihr im Verlauf ihrer Wirkungsgeschichte eine exponierte Stellung zukommen lassen. Zudem lässt der jubelnde Text der Ode an die Freude von Friedrich Schiller stets Festtagsstimmung aufkommen. Das war nicht von Anbeginn so. Eine Chorsinfonie war ein absolutes Novum und dieses im wahrsten Sinne Unerhörte überwog. Die berühmte Orchestereinleitung des Finales spiegelt das Ungewöhnliche wider, wenn in einem Instrumentalrezitativ der Bässe die vorangegangenen Sätze einer nach dem anderen zitiert und verworfen werden. Bis dann der singende Mensch mit seiner Stimme auftritt und verkündet: O Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude. Das ist das Stichwort für die dann folgende Ode Freude, schöner Götterfunke. Der singende Mensch, emporgehoben über die Instrumentalmusik, das gewinnt mittelalterliche Dimensionen, wo unterschieden wurde zwischen einer himmlischen Vokalmusik und einer irdischen Instrumentalmusik. Aber ist die Einleitung des Finales nicht auch so etwas wie eine Rechtfertigung des Komponisten selber angesichts der Ungewöhnlichkeit, die menschliche Stimme mit einer Symphonie zu verbinden?